ein Lied für dich, du neue alte Stadt, Jerusalem, der meine Liebe singt. Mit weiten Segeln hofft mein Herz für dich auf den Wind, der endlich Frieden bringt. Deine Gassen sind mit Leben angefüllt, deine Straßen drängen weit hinaus. Deine Plätze sammeln die Jahrtausende ein, alle Welten sind bei dir zu Haus. Ein Lied für dich, du neue alte Stadt, Jerusalem, der meine Liebe singt. Mit weiten Segeln hofft mein Herz für dich auf den Wind, der endlich Frieden bringt. Deine Mauern stürzen und sie stehen auf, Blut und Tränen zeichnen Freund und Feind. Deine Tore lassen Krieg und Frieden ein, nur im Leid ist deine Zeit geeint. Ein Lied für dich, du neue alte Stadt, Jerusalem, der meine Liebe singt. Mit weiten Segeln hofft mein Herz für dich auf den Wind, der endlich Frieden bringt. Deine Pilger rufen hier zu ihrem Gott, ein Gebet wie eh und je erschallt. Herr, gib Frieden uns und deiner heiligen Stadt. Herr, gib Frieden allen Menschen bald. Hashir, hulach, jetzt molve ihr Machab, Jerusalem, Ahava, Lachschar, Libische, Mifrasafponim, Alom, Likrat Ruach, Ame, Vishalom. Deine Türme werden glänzen wie ein Kristall, Gottes Licht hüllt deine Schmerzen ein. Deine Tage wandeln sich in Ewigkeit, dann wird Gottes Frieden dich erfreuen. Ein Lied für dich, du neue alte Stadt, Jerusalem, der meine Liebe singt. Mit weiten Segeln hofft mein Herz für dich auf den Wind, der endlich Frieden bringt.